2. Dschungel. Am Mikrofon Christiane Falk. Nervt Sie der Baustellenlärm vor Ihrem Fenster? Oder der Student unter Ihnen, der ständig zu laut, zu schlechte Musik hört? Wäre das nicht toll, wenn man in diesen Momenten die Tonspur der Welt anhalten und irgendeinen anderen Sound anstelle der verhassten Klangkulisse setzen könnte? Herr Vogel auf jeden Fall fände das klasse. Es folgt nun ein Kommentar. Herr Vogel zur Lage der Nation. Meine sehr verehrten Damen und Herren vor Ihren Rundfunkgeräten. Wir befinden uns hier in Herrn Vogels Wohnzimmer. Sie hören Herrn Vogels Sessel. So klingt Herrn Vogels Zeitung in seinen Händen. Und so klingt Herr Vogel selbst. Manchmal klingt Herr Vogel auch so. Obwohl er viel lieber so klingen würde. Überhaupt war das schon immer eine von Herrn Vogels Lieblingsfantasien gewesen, dass er einen persönlichen Tontechniker hätte, der ihm seinen Alltag zurecht vertonte. Zum Beispiel beim Zahnarzt. Mund auf, bitte. Was war schon der stechende Schmerz, den ein Bohrer verursachte, verglichen mit dem hirnrindensprengenden Klang desselben? In solchen Momenten, und da er schlechte Zähne hatte, waren solche Momente recht häufig, imaginierte Herr Vogel stets, da säße, nur ein paar Schritte von ihm entfernt, ein Tontechniker hinter einer Doppelglasscheibe, bediente einen Knopf, und das markzerfetzende Heulen des Bohrers verwandelte sich in das sanfte Rauschen eines mitteleuropäischen Laubwaldes. Welch Ruhe, welch Entspannung fände man so auf dem Behandlungsstuhl. Sogar ungeduldig die Tage zählen würde man, bis zum nächsten Zahnarztbesuch. Doch die rüde Realität setzte diesem Traum von einem besseren Leben geräuschvoll ein Ende. Statt Laubwald, statt Entspannung. Zerfetzte Nerven, explodierte Synapsen und gesteigerter Harndrang. Ja, ich weiß, Herr Vogel, aber glauben Sie mir, mir tut das mehr weh als Ihnen. Kleiner Scherz. Und spülen bitte. Doch nicht nur der Zahnarzt böte seinem persönlichen Tontechniker Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen. Welch Freude zum Beispiel würde Herr Vogel empfinden, wenn er über die Straße ging. Und Herr Vogel hatte es sich angewöhnt, dann über die Straße zu gehen, wann er es für nötig erachtete und nicht die Ampel. Wenn er dann also statt der zu lauten, ohrmissbrauchenden Hupen einen fröhlichen Swing-Klassiker hören würde. Just direct your feet to the sunny side of the street. Wenn nachmittags Wagner an der Küche vorbeirauschte. Dann wüsste er. Ah, der 15:34 D-Zug nach Frankfurt. Kaffeepause. Und wenn er abends den 22:47 ICE Matthias Claudius hörte, dann wüsste Herr Vogel. Schon so spät? Na dann mal ab ins Bett. Statt der knarzenden Matratzenfedern würde ihm sein persönlicher Tontechniker, den Herr Vogel insgeheim liebevoll schon Herrn Klangmann nannte, verständnisvoll das lullende Rauschen einer leisen Meereswoge ins Bett legen. Obwohl? Nein, Moment! Dachte Herr Vogel, der nachts ungern wach wurde, weil er auf Toilette musste. Vielleicht doch lieber eine friedliche Melodie von Bach. Ja, dabei ließe es sich sicher gediegen einschlafen. Lediglich der Rottweiler des Nachbarn bräuchte noch etwas Feinschliff. Oh, Natürlich würde das für Herrn Klangmann Arbeit rund um die Uhr bedeuten. Doch Herr Vogel würde sich großzügig erweisen und ihm dafür selbstlos tagsüber die ein oder andere Pause schenken. Zum Beispiel, wenn bei Herrn Vogel sein Vorgesetzter anriefe, was er leider stets erst nach dem Abheben bemerkte. Vogel! Herr Vogel! Mit Ihnen habe ich... Dann würde er Herrn Klangmann mit einer Geste, einem lockeren Winken aus dem Handgelenk heraus bedeuten, die Tonmaschine, über die inzwischen die gesamten Geräusche in Herrn Vogels Leben liefen, abzuschalten und ruhig einmal Pause zu machen. Damit hätte Herr Vogel überhaupt kein Problem. Ja. Ein weiterer Gedanke drängte sich auf. Herr Vogel kannte sich zwar nicht allzu genau aus, doch er wusste, dass beim Ton öfters mit einer Technik namens Schnitt gearbeitet wurde. Wäre das nicht auch etwas für ihn? Zum Beispiel für die Art von Bürotelefonaten, wie er erst am Vortag wieder eines erlitten hatte. Archiv? Vogel hier, Referat 3B. Hallo, Herr Vogel. Was kann ich für Sie tun? Fräulein Stegemüller, ja? Wie geht das an, dass ich die Akte Hohenstein immer noch nicht erhalten habe? Ah. Es ist mindestens schon 2 Stunden her, dass wir telefonierten. Aha. Und Sie mir in Ihrem wohl vorgetäuschten Arbeitseifer versprachen, sie sofort herauszusuchen und mir persönlich zu überbringen. Herr Vogel. Jetzt Herr ist Vogel. Beinahe schon Büroschluss. Herr Vogel. Schlamperei. Herr Vogel. Nehmen Sie sich in Acht. Erstens ist es gerade mal Mittag durch und zweitens, nachdem ich mich 1,5 Stunden mindestens 5-mal zu Ihnen bemüht hatte und Sie immer noch in der Kantine waren, habe ich die Akte schließlich auf Ihrem Schreibtisch liegen lassen. Danke für Ihren Anruf. Und Herr Vogel hatte seine Joppe vom Tisch gelüpft, die er, eben gerade von der Kantine kommend, achtlos auf die Schreibunterlage geworfen hatte. Und darunter tatsächlich die Akte Hohenstein gefunden. Wie peinlich! Ihm war klar, dieser Vorfall würde nicht dazu beitragen, sein Ansehen im Büro zu steigern. Und er wünschte sich, Herr Klangmann könnte das nachträglich noch ein bisschen zurechtschneiden, sodass Herr Vogel, wenn er dereinst auf sein Leben zurückschauen würde, nicht sagte... Fräulein Stegemüller, wie geht das an, dass ich die Akte Hohenstein immer noch nicht erhalten habe? Es ist mindestens schon 2 Stunden her, dass wir telefonierten und Sie mir in Ihrem wohl vorgetäuschten Arbeitseifer versprachen, sie sofort herauszusuchen und mir persönlich zu überbringen. Jetzt ist beinahe schon Büroschluss. Schlamperei! Sondern stattdessen... Fräulein Stegemüller, wie geht... Es Ihrem Bein. Das wäre zwar eine völlig unsinnige Frage gewesen, da der Skiurlaub, in dem sich Fräulein Stegemüller ihren Oberschenkel gebrochen hatte, inzwischen 3 Jahre zurücklag. Jedoch würden diese Worte Herrn Vogel eine Aura von Mitgefühl und Besorgnis für seine Kollegin verleihen, und er dachte gerne von sich als einem warmherzigen Menschen. Obendrein würde diese Änderung im Dialog dem Gespräch eine überraschende Wendung geben, denn seine Warmherzigkeit wiederum würde es Frau Stegemüller ermöglichen, Herrn Vogel ihre verzweifelte Liebe für ihn frei weg zu gestehen, oder zumindest mit der Schützenhilfe von Herrn Klangmann. Hallo, Herr Vogel, nehmen Sie mich. Danke. Ja. Mit Schnitt ließen sich beachtliche Resultate erzielen, dachte Herr Vogel anerkennend. Und was war eigentlich mit dieser Sache namens Synchronisation? Nicht, dass Herr Vogel mit seinem Leben unzufrieden gewesen wäre, doch es gab den einen oder anderen verbalen Ausrutscher, den er gerne anders gesprochen wüsste. Zum Beispiel den. Ja, ich will. Als er an diesen Fauxpas zurückdachte, stand Herrn Vogel die Situation in ihrer gesamten Fatalität wieder vor Augen. Diese Sekunde der Sentimentalität, dieser Mangel an Voraussicht. Wie konnte mir nur solcher Lapsus unterlaufen? Monika Hartung, Willst du den hier anwesenden Herrn Vogel lieben? Natürlich, weil Monika ihn dazu herausgefordert hatte. Sie hatte ihn des Mangels an Mut zur Bindung bezichtigt, hatte ihn nicht Mann, sondern eine Memme genannt. Und er war hereingefallen, hatte sich zu einem falschen Mut, einer falschen Männlichkeit bekannt. Doch mit Herrn Klangmann an seiner Seite würde er ihr schon zeigen, nachträglich und rückwirkend, ob er Mann oder Memme war. Wenn Pfarrer Gunther die Frage an ihn richtete, so antworte, ja, ich will. Würde er nun bezeugen, ich hab mir's überlegt, ich will doch nicht. Obwohl, dachte sich Herr Vogel da, alles zurück. Mit der Hilfe Herrn Klangmanns und ein wenig Synchronisation könnte er doch sogar noch männlicher wirken. Und das Erlebnis wollte er sich und Monika auf jeden Fall gönnen. Also, nochmal von vorne. Ja, ich will. Ebenso frage ich dich, Herr Vogel. Willst du die hier anwesende Monika Hartung lieben und ehren, in guten wie in bösen Tagen, bis der Tod euch scheidet? So antworte, ja, ich will. Nein. Was? Wie bitte? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Und dieses Nein, das sagst du mir einfach so ins Gesicht? Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Von mir aus glotz mir in den Ausschnitt. Aber dein Nein, nein, nein, das sagst du doch aus Scherz. Nein, ich sage es, weil es wahr ist. Im Grunde wissen wir beide genau, dass du zu Viktor gehörst. Wer ist Viktor? Ich könnte eine Luftveränderung brauchen. Und was wird aus uns? Uns bleibt immer Paris. Wie kannst du mir das antun, du Ekel? Ich hasse dich! Ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Die perfekte Zeremonie, schwelgte Herr Vogel. Herr Klangmann verstand etwas von seinem Job. Und nun, nach tontechnischer Überarbeitung der Vergangenheit, könnte er sich endlich auch Herrn Vogels Gegenwart widmen und sie zum Klangparadies auf Erden verwandeln. Ein Anfang wäre zum Beispiel diese traumatische Situation im Supermarkt, wo sich Herr Vogel immer an der Kasse wiederfand, bei der es am langsamsten voranging. Da mochte er, bevor er sich anstellte, noch so gewieft einen Blick in die Runde werfen und durchrechnen, wie viele Kunden an welcher Kasse, mit wie viel Waren, wie lange bräuchten. Er landete doch wieder in der Schlange mit den Studenten, die wegen Druckstellen am Obst nassforsch Nachverhandlungen mit der Kassiererin, dem Geschäftsführer und dem Putzpersonal anberaumten. In der Schlange mit den Kindern, die ihre Süßigkeiten alleine mit Kupfergeld bezahlten. In der Schlange mit den Hausfrauen, die seelenruhig abwarteten, bis der Kassierer behende sämtliches Einkaufsgut über den Scanner gezogen hatte. Und die erst dann daran dachten, nach Geld in ihren Handtaschen zu wühlen, welches sie zudem erst zu finden begannen, wenn ihre Waren das Verfallsdatum längst überschritten hatten. Trotz der übermenschlichen Qualen, die solch unnötiges Warten und solch zur Schaustellung offensiver Volldemenz ihm bereiteten, wahrte Herr Vogel in solchen Momenten seine Würde. Aufrecht und ruhig stand er hinter seinem Wagen. Der Fels in der Brandung, wenn auch alles in ihm sich danach verzehrte, zu schreien, toben und die Kunden vor ihm mit Schweinedärmen zu malträtieren. Nein! Er würde 10.000 Jahre Zivilisationsgeschichte nicht verleugnen. Doch in einer rechtschaffenen Welt, einer Welt, in der jedem nach seinem Verdienst gegeben würde, in solcher Welt würde Herr Klangmann die lobotomie-induzierende Dudelmusik aus den Supermarktlautsprechern austauschen gegen die flammende Stimme der Gerechtigkeit, die sich der unfähigen Kreaturen annähme. Hier spricht die flammende Stimme der Gerechtigkeit. Hallo? Hä? Sie da? Hä? An Kasse 3? Ja? Sie mit den schlechten Zähnen und der zu grellen Schminke? Sie halten den gesamten Laden auf. Sie trampeln. Jetzt zahlen Sie endlich. Wie? Was? Mit Kreditkarte? Okay. Das war's. Jungs, lasst die Hunde raus. Doch. Die Hunde? Gute Idee. Diese Vorstellung gefiel Herrn Vogel. Und wenn die flammende Stimme der Gerechtigkeit zu Ende gesprochen hätte, so stellte er sich vor, dann würde Herr Klangmann noch eine Direktschaltung zu Gott herstellen, der sich persönlich bei Herrn Vogel für die Verzögerung in der Warteschlange zu verantworten hätte. Also, das tut mir wirklich furchtbar leid. Will ich auch hoffen. Ja, da hat der göttliche Plan wohl leider mal wieder nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee, hat er wohl nicht. Aber, ich mach's wieder gut. Ach, mit dem Supermarkt für mich allein? Ein Jahr keine Zeugen Jehovas vor der Tür. Zwei. 2 Jahre? Naja, okay. Es sei. Halleluja und over und aus. Das wäre einmal eine Genugtuung. Ein Wort Gottes, ein Schuldeingeständnis würde Herrn Vogel für vieles entschädigen. Doch was bekam er statt solchem zu hören? Heute im Sonderangebot Beißknochen und Campingartikel. Es war nicht daran zu rütteln. Herrn Vogels Leben als Konsument war eine Schmach. Und das galt nicht nur für seine Stunden im Supermarkt. Auch sein Leben als Fernsehender und Radiohörender war zu einem Graus verkommen. Ach, Fernsehen, Fernsehen, hören Sie mir doch auf mit Fernsehen. Ist noch gar nicht so lange her. In den 60ern, da hat man vom Bildungsauftrag der Medien noch was gemerkt. Da gab es nur 2 Programme. Und die haben einen sachkundig politisch aufgeklärt oder mit Sportübertragung zur Fitness angespornt. Professor Dr. Chimmick, das war Familienunterhaltung. Nicht wie heute, wo schon am Nachmittag diese Talkshows zu schmutzigen Themen voller unsittlicher Ausdrücke einem die Lust auf den Kaffeekuchen verderben. Ja, danke, Herr Vogel, für Ihre Offenheit. Entschuldigen Sie, mich nun bitte, aber wo Sie gerade auch das Wort Radio haben fallen lassen, da möchte ich auch noch etwas zu sagen. Je nun, das kommt gerade. Radio, eine Zumutung ist das. Diese Musik, die da aufgelegt wird, wenn man das überhaupt Musik nennen kann, diese ständige und dazu die Texte dieser populären Musik. Unflat. Reinster Unflat. Haben Sie schon mal so einen Hip-Hop gehört? Nein, aber das gehört doch wirklich. Tut es auch lieber nie. Ob Deutsch, ob Englisch, unwichtig. Diese Texte kreisen thematisch hauptsächlich um. Jetzt halten Sie sich fest. Kopulation. Ja, Kopulation. Und Drogenkonsum wird verherrlicht. Drogenkonsum. Kopulation. Bitte, Herr Vogel, nun regen Sie sich nicht so auf. Das soll ich mich nicht aufregen. Nicht aufregen. Ha. Wenn wenigstens die öffentlichen Rundfunkanstalten hin und wieder etwas Gehaltvolles senden würden. Aber nein, nicht die Bohne. Ständig schludrig gesprochene Larifari-Kommentare über Politik. Ab und zu ein Feature über Künstler, die keiner kennen will, und ganz schauderhaft diese Hörspiele, die so geschwätzig und ideenarm daherkommen, dass man besser daran täte, sie einfach mitten im Satz abzuschallen. Obwohl, halt mal. Schoss es Herrn Vogel im selben Moment durch den Kopf. Eine vollkommene Stille würde die Kulturlosigkeit der Gesellschaft ja weder aufhalten noch ihr entgegenwirken. Der Fehler liegt also nicht in der grundsätzlichen Idee eines Radioprogramms, sondern nur in der mangelhaften Konzeption desselbigen. Will man dem Sittenverfall Paroli bieten, braucht man schlichtweg nur das richtige Programm. Es müsste Moral, Intelligenz und ein kulturelles Ideal bieten, das den Hörer sofort als erstrebenswert überzeugt und dem er vorbehaltlos nacheifern wird. Aber woher dies perfekte Programm nehmen? Und fast augenblicklich hatte Herr Vogel auch schon die Lösung parat. Wir übertragen einfach mein Leben auf allen Frequenzen. Das ist es. Dachte Herr Vogel, nicht uneitel. Live, rund um die Uhr. Das sollte genügen, um die Gesellschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Da war sich Herr Vogel sicher. Im Vergleich zu dem, was sonst läuft, wenn man anschaltet, wäre mein Leben eine Qualitätssteigerung von 100%. Ach was, doppelt so viel, mindestens. Selbst wenn man nur übertragen würde, wie ich im Wohnzimmer sitze und Zeitung lese, wäre das intellektuell stimulierender als das, was sonst über den Äther geht. Selbst jegliches meiner Körpergeräusche wäre gehaltvoller als das Getöse, das dieses Moderatorengeschmeiß in jeder Sekunde sendet. Natürlich bräuchte man noch einen Titel für dieses Projekt. Etwas, das die Wichtigkeit dezent betont, ohne die Mittelklasse zu verschrecken. Vielleicht so etwas wie Mein Kommentar zur Lage der Nation. Ja, Herr Klangmann und ich, wir werden die überfällige Kulturrevolution in diesem Lande starten. Er stellte sich vor, wie sie beide in einem kühnen, stereophonischen Handstreich alle Wellen auf kurz, mittel und lang übernehmen und die Welt mit einem Programm beschalten, das die schwarzen Jahre der Anspruchslosigkeit enden und das goldene Vogelzeitalter einläuten würde. Vielleicht würden sie noch einen reife, ausstrahlenden Kommentator mit an Bord holen und eine Ansagerin mit sachlicher Würde. Aber dann hielte sie nichts mehr auf. Zur festgesetzten Stunde Null würden sie mit ihrer Ausstrahlung beginnen. Und all der tönerne Unrat, der gerade im Radio liefe, würde einfach abgewürgt. Und endlich ginge das Programm auf Sendung, das dem ein erstrebenswertes Ideal als tatsächlich auch wieder gelingt. Es folgt nun ein Kommentar. Herr Vogel zur Lage der Nation. Meine sehr verehrten Damen und Herren vor Ihren Rundfunkgeräten. Wir befinden uns hier in Herrn Vogels Wohnzimmer. Sie hören Herrn Vogels Sessel. So klingt Herrn Vogels Zeitung in seinen Händen. Und so klingt Herr Vogel selbst. Na ja, dachte Herr Vogel, in Ordnung. Vielleicht wäre doch nicht jegliches seiner Körpergeräusche gehaltvoller als das übliche Radioprogramm. Und laut fragte er. Herr Klangmann, können wir das schneiden? Ich könnte vielleicht einen Nieser draus machen. Herr Klangmann, Sie sind zu freundlich. Sie hörten einen Kommentar zur Lage der Nation. Herr Vogel denkt. Ein Kommentar zur Lage der Nation. Oder so. Von Martin Hopfengart und Florian Hoffmann. Die Sprecher waren Claudia Bachmann, Helmut Maßberg, Norbert Straub, Jörn Bastian, Dieter Schulz, Ina Michels, Nico Wolf, Brigitte Miebach-Schrader, Thomas Kupferschmied und Jürgen Neumann. Die Autorenproduktion lief im Rahmen des PLOP 2002 in der Berliner Akademie der Künste. Der nächste PLOP-Wettbewerb ist im November. Wenn Sie dafür etwas produzieren möchten, schicken Sie Band, CD oder was immer an die Akademie.